Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 940 an Goethe, Weimar, 17. Januar 1804. Kleider und lebhafter Vortrag werden bei dem Mithridat noch das Beste tun müssen, wenn man bei diesen abgelebten Werken nicht überhaupt etwas lernte und sich wenigstens in seinem alten Glauben immer mehr dadurch bestärkt fände, so sollte man keine Zeit und Mühe daran verschwenden. Bei einer poetischen Leseprobe fühlt sich das leere, halbe, hölzerne dieser Manier erst recht heraus. Sie sagten mir nichts über das Rütli, wenn etwa dabei was zu erinnern wäre, so senden Sie mir's morgen Vormittag, denn auf den Freitag muss ich's fortschicken. Mögen Sie sich bald wieder erholen. SCH